Zeit ist Tempo. Zeit ist Tempo. Also einmal im Jahr treffen wir uns und wir reden über mein Kind. Wegen Schneiden müssen wir eh noch reden, gell? Du kriegst für mich noch einen Schnellsiederkurs. Oder ich habe mir gedacht, wir setzen uns ab jetzt einfach immer zusammen, weil die letzte Folge ist so großartig, dramaturgisch. Es kriegt sie von mir einen Ansatz, aber technisch kriegt sie einen Fleck. Technisch? Ja, da hast du schon wieder. Also, soundtechnisch? Ja, du hast schon wieder Gaxi gebaut. Aber wieso? Was passt nicht? Naja, was ist mit Echo? Was ist mit der Latenz? Das Echo kriege ich nicht weg. Wir werden uns einfach einmal, wir werden die nächsten zwei Fetzenschädel-Folgen einfach gemeinsam schneiden, Titus. Mhm, und dann siehst du, wie technisch geht und ich sehe, wie dramaturgisch geht. Vielleicht beginnen wir mal so ein bisschen. Vor mir sitzt ein Freund. Freund und Podcast-Kollege. Freund und Zwetschgenröster. Er redet schon brav rein. Das ist ich wollte mal ein bisschen von außen beschreiben, damit der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin ein bisschen gespannt wird. Und ich habe mir so gedacht, womit wäre er denn zu vergleichen? Er hat ungefähr dieselben Haare wie der Formel 1-Rennfahrer Daniel Ricciardo. Ja, von der Haarform. Ja. Oh, das ist eine schöne. Er hat Ähnlichkeiten mit Bud Spencer im Gesicht. Im Gesicht. Das ist ein Schlupflied. Hat er nicht auch da rechts ein Wimmerl gehabt, immer so an der Backe? Ein Schlupflied. Na, jedenfalls, es ist Podcast-Kollege Hannes Hartkern. Hans. Mhm. Sagen wir Hans Zern. Hans Hartkern. Es geht um das Leben. Das Leben. Es geht um das Leben, nichts anderes. Jeder hat ja so seine Themen. Mhm. Also wir treffen uns jetzt nicht so oft. Wir haben vorhin geredet, so alle Jahr ungefähr. Ich würde ein Jahr als Frequenz großartig finden. Jahrestakt. Und naja, da ist es dann interessant, wie verändert man sich. Das ist ein Langzeitprojekt und jeder hat so seine Üs und Es. Ich habe gestern Abend überlegt, was frage ich denn den Hans? Dann sitzt er nämlich da, die Arme gefaltet und fragt mich, was willst du wissen von mir? Und eine Sache, die bei mir schon ewig ist, die ich schon als Kind habe, ist, ich habe eine ziemliche Sehnsucht nach Autonomie. Okay. Das ist zum Beispiel eine Sache, die bei mir sehr, sehr ausgeprägt ist. Mhm. Wir haben es einmal in der Schule gefragt, worauf ich spare, und ich habe es nicht so richtig artikulieren können, aber eigentlich habe ich mir gedacht, ich spare so lange, bis ich alles habe, dass ich nicht mehr hackeln gehen muss. Oder ein anderes Beispiel war, dass ich zum Beispiel früher als Kind geglaubt habe, wenn man ein Bild malt, da kommt es nicht auf die Technik drauf an, wie gut man ist, sondern nur alles, was alt ist wertvoll, habe ich als Kind geglaubt. Okay. Und auch bei jedem Bild habe ich das Datum dazu geschrieben. Und ich kann mich noch einmal erinnern, da habe ich den Papa gefragt, wie viel Geld man haben muss, dass man nicht mehr arbeiten braucht, dass man nur mehr von den Zinsen lebt. Und der hat gesagt, 3 Millionen Schilling. 3 Millionen Schilling. Das ist seitdem mein geeichter Basiswert. Wie weit bist du schon? Wie viel von den 3 Millionen Schilling hast du schon? Schilling. Also, ich glaube, ich habe mindestens eine. Echt? Du hast schon 1 Million? Ich habe eine Wohnung gekauft und die hat über 1 Million Schilling gekostet, umgerechnet. Aber du hast eigentlich nie so richtig, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir so ein bisschen Existenzangst gewesen, so immer Geld, Geld, Geld, mehr. Bei dir ist es überhaupt nicht so, gell? Also, hat das vielleicht damit zu tun, dass ich aus einem relativ wohlhabenden Familienhaus komme? Echt? Ja, schon. Also ich würde jetzt nicht sagen reich, ja, aber es war immer alles genug da. Und ein großes Haus und der Garten. Und vor allem dieser Garten, der einen intensiven Gemüsegarten dabei hat und viel Obstbäume und so, hat mir auch immer dieses Gefühl vermittelt, zur Not gehst du einfach in den Garten. Und du bist ja gebürtig vom Land aus Kärnten. Ich bin vom Land, genau. Ja, jetzt bin ich natürlich ein echter Wiener. Also mittlerweile. Aber ursprünglich ja Spitaler mit einem langen A, Spitaler. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt gar nicht so sehr daran, wie reich die Eltern sind. Ich glaube, es ist eher die Art und Weise, wie die Eltern damit umgehen. Ne? Ja, meine Eltern haben auch immer, waren auch immer eher nicht so sparsam, aber halt schon urrasen, wenn halt was Cooles ist, Italienreisen. Ich glaube, am Land ist man eher sparsamer, gell? Aber halt auch kein Blödsinn kaufen. Ja. Irgendwie so, ich kann mich erinnern, mein Vater hat auch immer gesagt, ein Hardcore hat das nicht notwendig. Wenn ich gesagt habe, ich will das haben. Ich habe gesagt, wünschst du kannst dafür das. Braucht man nicht. Ein Hardcore heute ist nicht notwendig. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat einmal gesagt, wir waren auf einem Sommerfest oder so und sie so, ja, die Leute, die essen alle dort und eigentlich so könnte man ja nicht zu Hause essen, wo es günstiger ist. Ne? Das ist halt alles ein bisschen. So in die Richtung auch. Und dann habe ich schon auch wenn du Urlaub machst, Vollpension, gell? Also, den schon. Ja, und irgendwie habe ich halt einfach durch diese materielle Absicherung, die ich halt von meiner Familie erfahren habe, auch immer relativ wenig, wie soll ich sagen, Druck verspürt. Deine Eltern, die waren auch schon, die haben maturiert und so. Meine, ja, ich komme aus einer Akademiker, langjährige Akademikerfamilie. Ich bin jetzt der sechste Lehrer in der Generation. Ich glaube, fünfter, sechster oder siebter, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also von der väterlichen und von der mütterlichen Seite ist in jeder Generation bis zur siebten hinter mindestens eine Person Lehrer gewesen oder Lehrperson. Es sind aber viele Ärzte und so auch dabei. Also es ist schon ein bildungsbürgerlicher Haushalt, würde ich jetzt mal sagen. Dann sieht man natürlich die Dinge des Lebens schon ein bisschen lockerer, ne? Auf jeden Fall. Ich habe diese Aufstiegsträume und Sehnsüchte gar nicht. Weil wo willst du hin? Ich bin schon überall, weißt du? Naja, es wird ja eigentlich als normal vorausgesetzt, ne? Die nächste Stufe wäre dann halt wieder so ein reicher Mensch, die ja schon fast ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, verachte, aber jetzt dann halt auch nicht unbedingt als erstrebenswerter Villa im 18. mit einem eigenen Pool und so, das würde ich gar nicht so wollen. Weißt du, Simon? Ich weiß, was du meinst, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil bei mir, ich kann mich erinnern, so vor mit Anfang 30 habe ich nicht gewusst, wie Studieren vor sich geht. Hm. Ich habe kein Bild. Bist du der Erste, der studiert in der Familie, oder was? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Ich glaube schon. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass Kinder, die als Erstes studieren, die haben viel mehr Drive als jetzt ich zum Beispiel. Ja, du hängst halt, das ist halt dann was Neues, ne? Verändert ein bisschen die ganzen Sachen und man ist dann so ein bisschen in dem Bildungskontext drinnen. Aber mehr Drive, ja, man muss das irgendwie aufwenden oder man muss ein bisschen herumschichten, mit der Arbeit ein bisschen runterschrauben, mit dem ein bisschen, ne? Dann geht das schon, ja. Also ich habe immer gedacht, ich bin Mittelschicht, aber ich glaube, ich bin Unterschicht von meinem Einkommen her. Ja gut, du hast ja halbe Lehrverpflichtung, oder? Ich mache dir nichts, ich rede jetzt von meinem Einkommen, ich rede jetzt nicht von meiner Lebensführung. Aber wenn alle Menschen definieren sich über ihr Einkommen und mein Einkommen, das, was ich im Monat rauskriege, ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Ja, alles, was unter 1400 netto, glaube ich, ist. 1400 netto? 1450 netto, aber vor einigen Jahren gehört, das dürften schon 5 Jahre her sein, ist Unterschicht. Ja, dann bin ich. Und die meisten Österreicher glauben nämlich, sie sind Mittelschicht, sind sie aber eigentlich gar nicht. Eben. Deswegen gehen sie ja so ambivalent. Ja. Und nein, ich glaube, wenn ich jetzt eine volle Lehrverpflichtung hätte, dann würde ich schon wahrscheinlich an die untere Mittelschicht andocken können. Aber dann ist halt wieder die Frage, wie schaut das aus mit meiner Lebensführung, ob das zielführend ist. Auf der anderen Seite hast du eine relativ sichere Arbeit, ne? Ich habe eine sehr sichere Arbeit. Also das ist auch ein Faktor. Dann die Chance, dass sie, also das, sie schaffen vielleicht Sonderschulen ab, wenn ich das kurz ansprechen darf, aber sie können keine Menschen mit Behinderungen abschaffen und sie können meinen Beruf auch schwer nach China auslagern. Also wenn jetzt ein, ja, es könnten schon Sonderschullehrer aus Osteuropa kommen und mir die Arbeit wegnehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist derweil einmal noch geringer. Vor allem, weil jetzt als männlicher Sonderschullehrer ja wieder diesen Rohdiamanten-Status habe, okay. Dass es halt wenig gibt oder weniger und allgemeiner Frauenberuf. Und dass man das den Kindern Telefon mit großen Displays in die Hand drückt und einen Kopfhörer und die dann Tutorials bekommen. Funktioniert nicht. Nein, ich bin ja total gegen iPad-Klassen und so ein Scheiß. Also, wenn sie gut eingesetzt werden, ist es geil, aber sie werden ja nicht gut eingesetzt. Das ist dann wieder jemand, denkt sich, oh cool, ich kann einen Beratervertrag mit einer großen Computerfirma abschließen und so, aber besser wäre es, wir würden einen Menschen einstellen, weil Kinder halt einfach von Menschen lernen und nicht von Computern. Ja, ich glaube, bei Tablets ist so ein falscher Ansatz, weil Tablets ist ja nur User-basiert, aber als User wirst du automatisch, ne? Aber es wäre doch nicht interessant, wie heute halt ein PC aufgebaut ist, ne? Mit In und Out, mit was da alles gibt. Aber du definierst ja eher als mittlerweile schon als Familie, weil praktisch du bist ja verheiratet und deine Frau geht ja auch, macht ja auch, ich glaube, eine halbe auch. Hat er eine halbe, ja. Dann gleicht es sich ja aus, ne? Wir verbringen viel Zeit miteinander und jetzt, ich habe ja eigentlich gedacht, wir reden über mein Kind, das kommt. We two are one. Wir sind, ja. Das war mal eine Dokumentation von den Eurythmics. Okay, ja, na, wir sind jetzt, also meine Frau ist jetzt gerade hochschwanger und vielleicht setzen in dem Moment gerade die Wehen ein. Du hast vorhin gesagt, der Bauch ist schon hart. Der Bauch ist jetzt schon, seit in der Vorzeit gesagt, der Bauch ist hart. Und wir sind jetzt bald Eltern und für mich ist das schon Leben, wenn du sagst, mein Thema ist Leben, dann definiere ich mein Leben eben nicht über meinen Beruf, sondern ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Wir werden uns keine Wohnungen kaufen können, so wie du. Wir können uns auch keine Autos leisten oder nicht einmal eins. Aber das brauchst du in Wien alles auch nicht. Wir haben eine Wohnung, wir könnten uns auch eine teurere Wohnung leisten sogar. Wir können sparen und trotzdem haben wir einfach Zeit. Sie hat 2 Tage frei die Woche, ich habe 1 Tag frei die Woche. Also zusätzlich zum Samstag, Sonntag. Und das ist halt einfach schön, weil du halt einfach wirklich Zeit hast. Du brauchst kein Auto in Wien. Nein. Das wird dann mit Nachwuchs, also... Glaube ich auch nicht. Ich kenne eine, meine Friseurin ist das, die haben sich dann ein Auto gekauft, wie es dann so weit war. Ja. Und die sagen einfach... Aber ich merke das ja eigentlich, also ich stelle mir das schon öfters vor, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause komme und ich bin jeden Tag mit dem Rad unterwegs. Ich habe meistens zwei Taschen. In den einen ist Einkäufe drin, in den anderen ist das tägliche Zeug drin. Mhm. Wenn du jetzt mal ein Kind mitschleppen würdest, dann fehlen da nur mal zwei Hände. Ja, aber das Kind schleppe ich doch nicht mit dem Radl mit. Wie bewegst du das Kind dann? Mit dem Kinderwagen? Kinderwagen, ja. Kinderwagen dann bist du aber mit dem Radius schon ziemlich eingeschränkt. Wieso? Mein Radius erschöpft die kompletten Wiener Linien und die ÖBB. Ah, du wirst alles öffentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Ja, sicher. Jetzt ist ja mal als erstes die Frage, wo will ich mit meinem Kind hin? Du musst alles mit dem Kind machen, weil das Kind ja eigentlich permanent... Wir sind zu zweit. Also wenn ich etwas machen will, wo mein Kind störend ist, zum Beispiel ein Eishockey-Match von den Vienna Capitals anschauen, jetzt als echter Wiener muss jetzt die Vienna Capitals Moment, sein. Immer wenn es jetzt zu einem Sport oder Freizeit, also, musst du immer sagen, was deine Frau im Austausch dazu auch... Achso, meine Frau geht auf Konzerte und dann die sind nicht gleichzeitig und ich glaube ja, mein Kind, nehme ich mit zu meinen Schwiegereltern, mit meinem Kind gehe ich in den Zoo, mit meinem Kind gehe ich einkaufen... Mit meinem Kind gehe ich spazieren. Zum Friseur? Zum Friseur gehe ich ohne mehr. Warum sollte mein Kind zum Friseur mitnehmen? Oder du meinst das Kind haarschneiden? Nein, die Frage ist, wo brauchst du jemanden, der dir das Kind abnimmt? Oder was machst du als Kind gemeinsam? Wir sind zu zweit. Das ist genau, ja das genau. Ding. Das ist ja das Ding. Wir Wann sind ist eben der andere dafür verantwortlich? Naja, wenn ich jetzt zum Friseur gehe, nehme ich mein Kind nicht mit, sondern gehe ich zum Friseur, zur Frau Marianne. Jedenfalls dann gehe ich da hin, lass mir die haarschneiden und gehe wieder heim. Derweil hat meine Frau das Kind, geht mit ihm spazieren oder wickelt oder spült daheim. Also definiert, wo du sagst, das mache ich mit dem Kind und mit dem muss ich mich absprechen, das ist jetzt noch nicht so richtig. Das, du denkst, nein, da wahrscheinlich, dass da... Pfui, das ist ein Häkenkläscher, heißt. Da wächst man rein. Der ist nicht schlecht, oder? Der ist richtig. Vielleicht wäre wirklich ein Uhudler-Fan. Das erinnert mich so ein bisschen an die Monatserdbeeren, der Uhudler. Der ist sehr, sehr bärig. Na, ich und meine Frau, wir haben uns das so ausgemacht, dass wir 50-50 machen. Also normalerweise ist es ja so in Österreich. So wie die Arbeit, ne? Macht ja auch 50-50 genau. Mehr oder weniger. In Österreich ist es ja so, dass Männer verdienen Geld, Frauen schauen auf die Kinder und auf den Haushalt. Das ist auch bei meinen Eltern so gewesen. Jedenfalls, bei uns, ich und meine Frau, wir machen es so, wir verdienen beide 50-50, weil wir in einem Beruf sind, wo man kein Gender Gap haben in Wirklichkeit. Also wir haben Gehaltstabellen, wo drinnen steht, wie viel du in welchem Dienstjahr verdienst. Ja gut, das mit dem Gehalt ist ja ohnehin die Sache. Ja, die du hast, ne, naja, du Männer verdienen halt tendenziell leider mehr aus verschiedenen Gründen. Meistens und deswegen, wahrscheinlich, weil die Frau dann das Kind bekommt und dann deswegen, erst wieder zurück nachher einsteckt. Ne? Naja, und deswegen sagen die Familien meistens, ja wir können es uns einfach nicht leisten, dass die Frau auch verdient. Ich muss als Mann Vollzeit arbeiten, damit wir uns die ganzen Sachen, die wir uns halt leisten wollen, leisten können. Und wir machen Haushalt auch 50-50 und wir wollen eben Kind auch 50-50 machen, die Kindererziehung. Also ich möchte gleich viel Zeit mit meinem Kind verbringen wie meine Frau oder ähnlich viel Zeit. Gleich viel wird sowieso nicht, weil es ist halt immer unterschiedlich, weil sie jetzt dann im ersten Jahr dann in Karenz geht, verbringt sie automatisch mehr Zeit mit dem Kind. Wegen Säugen und so, ne? Genau, so still nennt man wieder. Säugen? Es stimmt so, dass wir eigentlich Säugetiere sind, aber wer sagt bei uns stillen? Stimmt, ja. Ich bin noch nicht so drin in dem Kontext. Das macht ja nichts. Aber sie stillt halt im ersten Jahr noch und im zweiten Jahr geht dann ich in Karenz. Im zweiten, es gibt ja gemeinsam dann den Papa-Monat. Den ich nicht machen werde, weil dadurch, dass mein Kind im Juni auf die Welt kommt, habe ich gleich noch Juli, August Ferien. Ja, genau. Wobei wir aber eigentlich schon so geplant gehabt haben, dass das Kind im Mai auf die Welt kommt. Also ursprünglich haben wir für Mai gezielt, dass ich den Papa-Monat halt dann doch nehme. Das klingt nach einer guten Aufteilung, ne? Das ist super, ja. Parität. Kann man sich halt auch gut leisten, weil mein Dienstgeber schmeißt mich nicht aus, wenn ich Karenz gehen will. Obwohl du, das war ja sehr, sehr gewagt, ne, dass du das im Vorhinein schon sagst. Es gibt ja sowas wie eine Sperrfrist oder so. Ja. Bank Burgenland ist ein prominenter Fall, wo dann praktisch, die haben ja rausgeschmissen, weil der das dann bekannt gegeben hat. Zu früh. Gerade einfach nicht, also wie soll ich sagen, nein, das macht der Stadtschulrat, schmeißt mich nicht aus, weil ich in Karenz gehe, weil alle anderen gehen auch in Karenz, verstehst? Ja, und dadurch, dass wir halt eigentlich viel Freizeit haben, dadurch, dass ich eben kein so ein Pendelpapa bin, der um 6 in der Früh ins Auto steigt und nach Wien reinfahren muss und dann um 8 am Abend heimkommt, ist es ja so, dass wir uns das mit dem wir brauchen kein Auto leisten können, weil ich sage dann einfach, hey, Schatze, ich muss um 3 Uhr einen Friseurtermin, da bist dann du mit dem Kind und ich gehe zum Friseur. Und sie sagt, ja passt, dafür gehst du am Vormittag mit dem Kind einkaufen. Ich glaube, der wird dein Kind dann eine ganz andere Beziehung haben, weil ich weiß noch, wie mein Papa, der war Lastkraftwagenfahrer und ist eigentlich so, das früheste, was er nach Hause gekommen ist, war ungefähr so halb sieben. Ja. Aber meistens war es 8, 9. Naja, eigentlich war ich ganz froh, dass er später kommt, weil um 7 Uhr wollte ich immer Österreich-Bild schauen und wir haben um 18.30 Uhr Raumschiff Enterprise begonnen. Du bist so ein Nerdkind, ich wollte Österreich-Bild schauen. Na, er wollte Österreich-Bild schauen. Also er wollte Österreich-Bild schauen. Okay. Ich wollte Raumschiff Enterprise und Knight Rider sehen. Ne? Okay. Das heißt, und wir haben ja damals nur einen Fernseher gehabt. War der Kinderwunsch eigentlich schon immer da bei dir? Ja. Wirklich? Bei mir noch viel mehr als bei meiner Frau. Also, weil du in einer großen Familie aufgewachsen bist oder hast du ja nur zwei Schwestern? Ich habe zwei Schwestern. Das ist jetzt gar nicht so eine große Familie. Ich meine, für heutige Verhältnisse wahrscheinlich schon. Mhm. Nein, mein Kinderwunsch ist bei mir eigentlich schon so mit 25, ist es mir schon bewusst geworden, dass ich Kinder haben will. Wie ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, habe ich dann relativ bald gesagt, du weißt ja, ich mag Kinder haben, gell. Also wenn du keine Kinder haben willst, ist besser, du sagst mir das gleich, weil dann können wir das. Können wir uns dann arrangieren. Ne? Können wir uns dann damit arrangieren, dass du keine Kinder haben willst. Und sie hat aber auch gesagt, sie will eigentlich ein Kind haben. Ich weiß nicht, ob sie es ernst gemeint hat oder nicht. Weil sie hat mir jetzt vor kurzem gesagt, wie sie in der Schule angefangen hat zum Arbeiten, hat sie sich das gedacht, na Kinder, das braucht sie keine eigenen. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn, ich weiß nicht, wie es bei ihr in der Familie ausschaut, ich könnte mir gut vorstellen, wenn praktisch meine Schwester Kinder hätte oder ihre Schwester Kinder hätte, dann wäre das wirklich so, dass man sagt, okay, die hat jetzt Kinder, Thronfolger oder wie man das nennt, Erbfolger ist schon Stammhalter, jemand. Dein Name wird weitergeben. Die Gene werden weitergeben. Dann hat man schon irgendwie ein lockeres Verhältnis zur eigenen Nachkommenschaft, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube irgendwie schon so. Es ist schon irgendwie heftig, wenn man sich denkt, alles, was meine Eltern, meine engere Verwandtschaft aufgebaut hat, ist dann irgendwann einmal weg, wenn ich mich jetzt nicht fortpflanze zum Beispiel. Es ist so oder so irgendwann einmal weg, oder? Also ich meine, das ist jetzt dann eigentlich kein Kriterium. Ja, aber es ist dann irgendwie, bin ich die Pfeife, die jetzt alles... Ja, und wen interessiert es? Wenn wir uns im großen Kosmos anschauen, sind wir eigentlich ziemlich wurscht, oder? Also so als Individuen sind wir ja wirklich, muss halt nur für dich selber schauen. Ja, das einzelne Individuum sieht es natürlich anders. Ja, das ist eher klar. Aber ich finde halt Kinder auch sehr lustig. Also muss ich auch dazu sagen. Kinder haben einen Unterhaltungsfaktor für mich. Gar keine Ängste. Außer, dass irgendwas passiert oder ja, so. Ja, natürlich habe ich Angst, dass was passiert. Ich mein, okay, das ist ja normal, dass man diese Angst hat, aber Ängste im Sinne von, ich komme mit der Situation nicht zurecht oder dieses Leben ist nicht so wie das Leben, was ich vorher gehabt habe und deswegen... Das ist sowieso klar, dass das Leben anders wird. Aber dass es vielleicht in einer Form anders wird, wie man es nicht gern haben möchte, ja. Ich meine, man kann ja dann nicht mehr zurück. Ja, ja. Nein, zurück geht gar nicht mehr. Das ist klar. Der Zug ist abgefahren. Also ich bin jetzt dann Papa. Ich glaube, dadurch, dass ich halt eben Sonderschullehrer bin, bin ich schon ein bisschen abgehärtet. Weißt du, ich glaube, viel gaxen sich an, im wahrsten Sinn des Wortes, vom Angaxen. Weißt du, ich meine, es sind so mit körperflüssig, ich glaube, Kinder produzieren sehr viel Exkremente. In alle Richtungen, von überall außer. Ich habe eine Ansichtskarte von meiner Cousine und da steht... Moment, ich hol's einmal kurz. Ich erzähle derweil einfach ein bisschen weiter. Und ich bin halt dadurch, dass ich eben als Sonderschullehrer mit allen möglichen Körperflüssigkeiten schon in Kontakt gekommen bin, schon abgehärtet. Ich meine, wann bist du das letzte Mal von jemand anders angespieben worden? Ich würde es gerne sagen beim Tradiwabel-Konzert. aber es war nicht so. Ich habe das letzte Tradiwabel-Konzert leider nicht mehr gesehen. Das letzte Mal angespieben? Ja, oder wann hast du das letzte Mal, wann hat dir das letzte Mal jemand angesaffelt, also angespuckt? Also, das sind so Sachen, die passieren mir on a daily basis. Und dadurch verliert das Ganze irgendwie sein Schrecken, sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen glaube ich ja, dass das mit dem Windelwechseln und Bäuerchen machen den ganzen Scheiß für mich ein bisschen einfacher wird. Und ich habe auch zum Beispiel Schüler, die halt Autisten sind und die schreien die ganze Zeit. Die machen die ganze Zeit. Deswegen glaube ich ja, dass ich jetzt mit dem schreienden Baby relativ leicht umgehen kann. Also das ist eine sehr gute Voraussetzung. Ich bin ein bisschen geeichter, sage ich jetzt einfach einmal. Was jetzt nicht heißt, brauche meinen Schlaf trotzdem. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass wenn das Kind laut ist und es wird nicht leiser, dass du dir dann Oropax in die Ohren stoppst, damit du es aushältst und sagst, okay, jetzt warte, sitze mal diese Situation aus. Der Rest ist egal, die Umgebung, bis oder? Bis das Kind nicht gescheit reden kann, habe ich auf jeden Fall meine Kopfhörer drinnen. Mhm. Und du iPod, Podcast hören. Podcast hören, ja, sicher. Ja. Ich habe trotzdem immer, ich interagiere ja derwegen mit dem Kind. Also allein nonverbal, gestisch. Ich kann auch reden mit dem Kind. Es macht halt. Ja. Das ist immer, ich kann da im linken Ohr immer Tim Pritloff drauf haben. Das stört niemanden. Das Kind stört es nicht. Das weiß ich ganz genau. Das ist komisch, weil du gesagt hast, mit 25 hast du schon gewusst, dass du eine Familie haben möchtest, oder Kinder haben möchtest. Ich kann mich erinnern, mit ungefähr 25 hat mein Vorgesetzter, damals Arbeitskollege, so um die 30 das Kind bekommen und hat uns erzählt, wie er in der Früh immer früher aufsteht und sie dann das Kind wickelt und dabei diesen Sportkanal anschaut, der ab 23 Uhr bis 4 Uhr in der Früh irgendwelche nackten Tanten zeigt, die herumturnen. Das hat es damals nur gegeben. Ja, ja. Und das war irgendwie eigenartig. Ja, du, jeder kann sich zum Wickeln einschalten, was er will. Also, so ja, mein, das erzähl jetzt am 18. Jänner ist mein, wie nennt man das eigentlich? Von meiner Cousine, das Kind. Also das ist dann der Großcousin wahrscheinlich, oder? Rowan. Oder Cousin zweiten Grades? Weiß wahrscheinlich nicht. Cousin zweiten Grades. Jedenfalls, und sie haben mir dann diese Karten geschickt, das ist ganz nett. Also das Kind natürlich schon mit Menschenpose, also Erwachsenenpose irgendwie so. Mit so abgewinkelten Händen, also ob er sie irgendwie ganz lässig irgendwo abstützen würde. Achso, das schläft er. Rowan is now ready to get to know you. Right after his nap. Catherine and Stephen Quinney. Love. Ein süßes Baby. Und da schreibt sie über Schlatze, oder was? Nein, auf der anderen Seite ist so eine lustige Aufstellung. 99%. Puppiness 80%. Ja, Lovability. Ja, scheißen voll, Kinder. 99%. Kinder tun die im ersten Lebensjahr, glaube ich jetzt einmal, nichts anderes wie schreien, schlafen und fressen und scheißen. Und ganz viel lernen natürlich, gell? Aber das passiert alles da oben drinnen, das checkst du ja nicht. Ja, der Kopf wird erst später, also während sie geschlüpft sind, ist der Kopf nur in Arbeit. Genau, das ist angeblich sehr, sehr weich. Man muss aufpassen, wie man die bettet und so. Nein, der Kopf an und für sich nicht weich, aber die Schädelplatten, die Verbindung zwischen Schädelplatten härtet erst später aus, sozusagen. Das sind diese wunderbaren Dinger, die man sieht, wenn man sich die Haare ganz kurz schneidet. Ich bin mir nicht sicher, ob das da... Ich weiß nur, dass du hast die Lambda-Naht. Lambda? Ja, das ist ein griechischer Buchstabe. Französisch? Nein, kein Fußballer. Formel 1. Nein, es hat irgendwas mit Mathematik zu tun. Lambda ist doch eine Zahl, oder? Lambda ist ein Buchstabe, ein griechischer. Aber es kann sein, dass es für irgendeine Zahl steht. Ja, ja. Okay. Das ist ein umgekehrtes Y. Und das? Den hast du hinten so eine Naht. Das entwickelt sie erst. Ich weiß nicht, wie es vorne ausschaut. Ich bin ja kein Anatom. Also da müsste man dann. Aber genau, diese Schädelplatten, die verknorpt, die sind so am Anfang noch weiche Verbindungen. Könnt ihr es praktisch aufs Hirn vom Kind eindrucken? Was man natürlich nicht macht. Ja, es hat also Wickelformen gegeben. So anubische Köpfe waren bei den Ägyptern sehr, sehr beliebt. Ne? Und deswegen muss man, glaube ich, auch das Kind, das weiß ich jetzt ganz genau, da müssen wir noch die Hebamme fragen, müssen wir das Kind, nicht, dass es nicht die ganze Zeit auf der gleichen Stelle liegt, weil es sonst einen Flansch in den Kopf kriegt. Ja, genau. Dann muss man auf die Seiten legen. Hin und wieder. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ja, mein Ziel ist ja ein bisschen mehr als drei Kinder. Also ich hätte gern mindestens drei Kinder. Ein bisschen mehr als drei Kinder. Ja, wäre geil. Aber das ist jetzt alles so noch in der Schwebe, weil ich nicht weiß, wie meine Frau das jetzt... Also die Schwangerschaft ist schon sehr beschwerlich für sie. Mhm. Also sie hat das erste Drittel, war ja immer schlecht. Mhm. Und das zweite Drittel hat sie, glaube ich, ziemlich geil gefunden. Also das war ziemlich cool. Und jetzt ist halt auch schon wieder... Also jetzt wird es beschwerlich und schwer. Jetzt ist es sehr schwer. Und Übelkeit alles ist auch noch ein Thema so spät. Übelkeit jetzt nicht, Sodbrennen hat sie. Aber das ist bei jeder Frau wieder anders. Sie hat Sodbrennen und Wasser in die Füße. Ach. Und jetzt fängt halt alles an. Also es will halt endlich aus. Weil du vorher gesagt hast, so dieses typische Mann geht arbeiten, Frau kümmert sich um den Haushalt. Ist das für dich ein abschreckendes Beziehungsbild oder ist das... Nein, jeder soll sein Bild machen, wie er will. Also jeder Mensch soll seine Familie so machen, wie er will. Oder sie will. Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt einen anderen Beruf hätte, würde ich darunter leiden. Sage ich es einfach mal so. Also Lehrer hat den Vorteil, dass du viel Tagesfreizeit hast. Du kannst es gut einteilen. Und den Sommer hat man auch meistens gemeinsam. Den Sommer hat man dann auch gemeinsam, genau. Ja. Und es gibt eine Hansi-Zeit, es gibt eine Hans-Hartkern-Zeit, wo dann nur ich bin. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Freund ausgemacht, jeden zweiten Montag treffen wir uns bei ihm und machen Musik. Jeden zweiten Montag? Das ist aber oft. Ja. Obwohl, das ist ja von der Band. Der ist auch ein Lehrer. Ja, das ist bandmäßig dann halt so. Also das Coole ist, ich spiele Schlagzeug, Bassgitarre und er spielt Schlagzeug, Bassgitarre. Macht ihr noch was oder nur mehr so jammen? Nein, das ist jetzt ein anderer. Wir tun jetzt einmal nur jammen. Wir haben jetzt den Montag angefangen. Und wo passiert das? Das passiert bei ihm in der Wohnung, weil er lebt gerade in Scheidung und er hat jede zweite Woche kinderfrei. Und an diesen Montagen treffen wir uns bei ihm. Und trinken ein Bier und ich habe das der Frau schon gesagt und sie hat gesagt, ja, das passt. Weil sie hat ja selber auch Band, darf man ja nicht, ist ja, geht ja auch immer in Bandproben. Also die Band hat Vorrang und das Bier ist halt dabei. Es geht eigentlich darum, dass ich für mich wieder was mache. Also, ja. Dass ich Zeit für mich habe, sozusagen. Weil ich glaube, das ist auch total wichtig. Und das ist dann halt echt schwierig, wenn du so einen 9-to-5-Job hast, wo du dann vielleicht auch noch 2 Stunden am Tag pendeln musst, gell? Dann hast du zusätzlich zu deinen 38,5 Stunden noch 10 Stunden Pendelzeit, dann geht halt viel von deiner Zeit weg, gell? Und die du dann nicht für deine Familie oder für die hast. Und dann kannst du dich entweder entscheiden, Familie oder du. Aber weniger verdienen bedeutet ja, dass man eigentlich mehr selber machen muss, was man sonst auslagert, wenn man arbeiten würde. Ja, aber dann lässt man sich halt, dann macht man sich etwas selber, was man sich sonst machen lassen würde, zum Beispiel die Tür abschleifen. Die Türrahmen, genau, jetzt muss ich selber machen. Dann brauchst du uns professionellen Rat. Von der Künstlerin, Werkstatt. Ja. Werkzeug eventuell. Jetzt sogar Schleifpapier fällt mir gerade ein. Ich habe eh alles. Ich habe sogar einen Hobel. Ich habe mich nicht getraut, ein zu Hobel? Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob. Ein Holzhobel? Ja, ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob das gescheit ist, das zu hobeln. Ist nicht gescheit? Ah, ich glaube nicht. Warum denn nicht? Der Hobel, der macht ja gleich mal was ordentlich weg und der ist dann ziemlich schnell nicht mehr scharf. Okay. Ein Hobel. Ein Handhobel? Na, schon ein elektrischer. Nein, das magst du nicht machen. Das mag ich nicht machen. Du bist ein Tischler, guck mal gerade. Ja, ich bin Tischler. Okay. Ich meine, ich bin kein guter Tischler, aber in das Weise. Das will ich nicht machen. Ja, schade. Ich habe jetzt schon mal damit angefangen. Aber das geht viel schneller und ruckizucki. Mit einer elektrischen Schleifmaschine kommst du wahr. Es geht darum, die Dinger abzuschleifen, eigentlich nur in alten Lack runterbekommen. Genau. Weil wenn du sagst, das ist die Dispersion, die auf dem Metall drauf ist. Jetzt musst du, das ist kein Metall, das ist Holz. Wir reden von einem Holzdings. Naja, dann... ich würde es einfach glatt schleifen, weil runterbröckeln tut es nicht mehr auf den Untergrund. Also einfach glatt schleifen, damit es fein ist, damit es aufgeraut ist und dann kannst du das mit einer anderen Farbe fabeln. Ich will es nicht fabeln, ich will es Natur machen. Ach so, es soll holzig sein, holzig. Ja, du weißt aber nicht, was das für eine Farbe hat drunter. Schon, weil ich habe ja schon angefangen zum Fichte? Fabeln. Ich weiß nicht, was Fichte ist, aber es ist so ein schönes Ikea-Holz. Fichte. Es gibt nämlich Blaufichte und das wird gern verwendet bei Hölzern, die dann gefärbt werden. Ich und mein Holz. Blaufichte ist nicht schwächer oder schlimmer, es ist einfach schier. Das hat so blaue Stellen in der Fichte. Ja, meiner Frau Fichte und mir gefällt. Wir probieren es einfach aus. Man kann sie dann veredeln mit Öl oder so Zeugs. Ja, auf Bobo halt. Wir wollen ja Bobos sein. Das wünscht man sich irgendwie. Ah, ich weiß das schon. Bobos waren früher die... Bobos. Bohem. Das neue Hipster. Ja, Bourgeois, oder? Na, die alten Hipster sind wir schon zu jung. Ah, zu alt. Na, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema, was du eigentlich wissen willst, oder? Für mich über das Leben. Perfektes Beziehungsbild. Gibt es eigentlich ein abschreckendes Beziehungsbild, wo du sagst, okay... Ja, wo Gewalt ist. Da gibt es Kinder, also, aber es passt irgendwie nicht. Warum die Kinder haben, fragt man sich. Also, was mich abschreckt, ist halt so wo Machtansprüche und Gewalt mit Gewalt durchgesetzt werden. Ob das jetzt verbal oder physisch ist, ist eigentlich wurscht. Aber sowas schreckt mich eigentlich ab. Das hat ja meistens auch damit zu tun, dass die Leute monetär abhängig sind. Gegeneinander. Also man kann sich ja schwer leisten, wenn man splittet, dass man in separaten Wohnungen zieht. Ne? Mhm. Na, wir sind zum Beispiel beide komplett unabhängig finanziell. Sie hat ihr Konto, ich habe mein Konto, wir haben ein gemeinsames Konto, wo man halt jeder Aliquot einzahlt. Also ihr bist bei der gleichen Bank? Nein, ich bin bei der Kärntner Sparkasse. Nur immer? Ja, sie halte ich halt. Ich war auch nämlich bei der Sparkasse. Mein erstes Girokonto war der Waldviertler Sparkasse, aber ich habe dann mitbekommen, dass die für jede Überweisung Geld haben wollen und dann bin ich schnell auf die Sparta gewechselt. Nein, also ich habe und unser gemeinsames Konto. Seid ihr zufrieden mit euren. Ich bin eigentlich mit meiner Kärntner Sparkasse schon sehr zufrieden, ja. Ja, sicher. Du hast dann geh. Ja, hey Patrick, du, was machen wir da jetzt? Hi. Und er sagt, ja, das machen wir schon. Ist ja immer noch gegangen, ne? Nein, vor allem, aber das ist ja die Hausbank von Papa, gell? Ja. Das ist das wurscht, wenn du ins Minus gehst, weil da kommt keiner und sagt. Deswegen bin ich ja nicht bei der Reika mehr, weil ich habe jetzt zeitenweise bei der Reika auch ein Konto gehabt. Die sind aber teuer angeblich. Und die haben mir dann einfach so die Karten eingezogen, weil ich ein bisschen ins Minus gegangen bin. Come on. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wisst ihr was? Was ist da los? Man wird wohl einmal ins Minus gehen dürfen. Ne? Und jedenfalls, wir uns gemeinsam jetzt haben wir bei der Easy Bank, heißt das? Genau, Easy Bank. Ja, und total virtuelle Bank, virtuell angenehm zum, ja. Es gibt, glaube ich, keine. Hat Nachteile. Also, hat Nachteile, ne? Nee, ich wollte mal Münzen einzahlen, da zahlst du für jeden, ja, für jede einzelne Münze. Nein, das macht man nicht. Nein. auf diese Easybank kommt dann unser gemeinsames Geld und mit dem gemeinsamen Geld werden alle die Rechnungen Wohnung, gezahlt. Alles, also was wir gemeinsam läuft, alles, was wir gemeinsam haben. Auch der Kaffee, obwohl das, sie anderen Kaffee trinkt als ich. Das Auto existiert nicht mehr bei euch. Insofern, dass es jetzt der Schwiegervater hat, ja. Mhm. Man kann es sich ausborgen, wenn man es brauchen wird, aber eigentlich nicht. Wir haben uns auf das wir sind auf das umgestiegen, dass wir halt diese 300 Euro, die du mir gesagt hast, diese fiktiven. Kann man in einen Pott werfen und dann sagen, okay, das ist genau, das ist das Mobilitätsbudget für uns als Familie. Der einzige Hemmschuh ist so ein bisschen, man muss ein bisschen nach vorausdenken. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich brauche jetzt ein Auto, außer dieses Drive Now oder wie das heißt. Es gibt Drive Now, es gibt Easy, es gibt Drivey, es gibt. Drivey's, ja. Es gibt alles Mögliche. Drivey ist eher für langfristige Sachen. Ja. Finde ich gut. Verwende ich auch. Ey, und das sind halt so Sachen, wo ich brauche das Auto, ich weiß das lange im Vorhinein, wann ich ein Auto brauche. Dann ist es zum Beispiel jetzt, dann weiß ich, dass ich am 29. Juni. Ist Zeugnistag, da brauche ich ein Auto, weil dann nehme ich ein paar Sachen von der Schule mit heim. Und wir haben jetzt dann halt, und wenn die Frau, wenn ich jetzt dann, ich sage jetzt dann zur Frau, hey, wenn du irgendwo, es ist heiß gerade in Wien, es ist beschwerlich für sie, weil sie halt schwanger ist, fahr mit dem Taxi. Sie fährt mit dem Taxi und das passt. Weißt du, was ich meine? Also, das sind also Sachen, wo ich mir denke, ich brauche kein Auto. Lustig, ich habe mir neulich YouTube-Dokumentationen angeschaut über irgendwelche, das ist total schräg, man hängt sich rein und schaut sich ja komplett 30 Minuten über Autovorstellung an, okay, der war ziemlich cool drauf. Was haben wir da angeschaut? Lada Tiger mit 4 WD und 83 PS. Du bist halt schon autophil, Alter. Ich bin schon ein bisschen, also das wäre das Auto, was ich mir kaufen würde, wenn ich eins brauchen würde. Mit dem könnte man ganz gut campen fahren, glaube ich. Das ist eine coole Sache. Ja, das ist nicht so, das ist so, stelle ich mir keine Familienurlaube vor eigentlich. Campen? Nein, ich glaube nicht. Was ich habe schon gern diesen Komfort von einem gemauerten Klo, sage ich da ganz ehrlich, das auch meins ist. Campingplatz gibt sowas. Ach so, deins. Meins. Ich möchte meinen Topf nicht mit irgendwelchen anderen Leuten teilen müssen. Zumindest nicht großzügig und großartig. Nein, ich mag meinen eigenen Topf. Das ist doch praktisch das Apartment. Ja, sowas eher. Vor einer Woche sind wir am Reisental-Radweg gemacht. Mit einem geilen Rad bist du gefahren, gell? Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit deinem Rad gefahren. Also. Du hast mir zwar dein Fahrrad geborgt, aber ich habe mir zwischenzeitlich gebraucht, ein anderes geholt, mit dem bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Das steht da unten übrigens beim Eingang, das Schwarze. Ja, meins steht daneben. Da gibt es also, sagen wir waren halt praktisch viermal auf einem Campingplatz und das ist schon eine eigene Kultur. Und wir waren so ein bisschen vor Saison, es waren praktisch die Leute da, die eigentlich fix dort sind. Also nicht fix, sondern praktisch am Wochenende oder die irgendeinen fixen Platz da haben. Beim zweiten war das so. So hast du dann schon gemerkt, okay, der geht jetzt mit der Satzschüssel herum und versucht einen guten Empfang zu bekommen. Das war dann das Fußballmatch, wo Österreich gewonnen hat, nämlich. Gegen die Deutschen. Ja. Hast du das gesehen? Nein, natürlich nicht. Fußball interessiert mich nicht so wie Eishockey. Eishockey interessiert mich sehr. Ja. Mein Kind hat übrigens bei den Vienna Capitals zum Eishockeyspielen angefangen. Habe ich mit meiner Frau schon ausgemacht. Ach so? Ja, voll. Vor allem, weißt du, warum? Weil Eishockey ist einfach so ein Sport, du schupfst keinen Eishockeyspieler um. Der Eishockeyspieler schupft die um. Ja, der muss auf alle Fälle, also wenn er es gut macht, dann ist er so wendig, dass du stürzt, weil er so wunderbar. Es ist halt wirklich Ballett auf Kufen, das muss man schon sagen. Ich habe mal bei einer Eishockeyfirma gearbeitet. Echt? Ja. Was ist denn eine Eishockeyfirma? Eine Firma, die von der Firma CCTM Schuhe und von der Firma Bauer Schuhe, von der Firma Jofa Stöcke und so weiter. Also Vertrieb. Ich habe sogar noch eine Referee-Trillerpfeife. Geil. Die man sich auf Zeigefinger mit Finger steckt. Genau. Geil. Das sind die allercoolsten. Das ist cool, ja. Das stimmt schon, ja. Nein, ich will mein Kind Eishockey spielen lassen, weil das ist einfach ein geiler Sport und das passt. Und das ist, die Kleinen, die sind voll gepolstert, weil also Eishockey ist ein brutaler Sport. Stimmt schon, ist ein bisschen vollkontaktig. Du hast aber keine Schlittschuhe, oder? Mhm. Doch, ich habe Schlittschuhe, ich kann auch Schlittschuh laufen. Ich habe früher Eishockey gespielt. In Wien, ja, wir können gern gehen. Ich bin aber nicht mehr so sicher auf die Kufen. Ich muss wieder reinkommen. Ja, ich hab irgendwann einmal gemerkt, dass ich eigentlich nur nicht bremsen kann. Ja. Und dass ich eigentlich nur auf eine Richtung übersteigen kann, weil in die andere Richtung habe ich nicht vorhin die offen am Eislaufplatz. Nur nach links. Ich habe immer nur links übersteigen können. Ja. Und ich glaube, mein Kind wird schon mit sehr viel Singen aufwachsen. Mhm. Also wir hören zwar total wenig Musik in unserer Wohnung, aber wir machen relativ viel Musik. Also das passiert. Ich glaube, das Musik kann jetzt generell ein bisschen aus der Mode kommen, auch für jüngere Leute, die sich, also mit 18 identifiziert man sich ja Musik. Also wenn ich mal meine Schallplatten, also meine CDs von früher rauskamen. Mhm. Was denn? Russland zwischen Nacht und Tag, James Last. Das ist von der Oma. Also, okay. Oma ist ein James Last-Fan. Ja. Aber ich glaube, für die Jugend von heute gibt es sowas nicht, weil irgendwann einmal ab den 2000ern war es nicht mehr profitabel, Musik zu machen. Hm. Und deswegen hat es diesen Nährboden für neue, frische Bands nicht mehr gegeben. Und eigentlich diese ganze, es Geld wird generiert durch Live-Konzerte und durch Merchandising. Und wenn du dir anschaust, jetzt gerade Nova Rock zum Beispiel oder diese ganzen Festivals, Frequency. Arcade Fire zum Beispiel, kennst du die Band? Arcade Fire, ja, kenne ich, ja, habe ich schon zweimal gesehen. Ah, okay. Ich war zweimal nicht begeistert. die Wiener geht da hin, oder? Wo spielt denn die überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Band nicht, wie gesagt. Ich glaube, das letzte Album war eher schwächer. Ich habe Dinosaur Junior total geil gefunden. Das war. Da wäre ich ja mitgegangen, glaube ich. Ja. Haben wir uns warst du denn nicht, bist du denn nicht mitgegangen? Ich bilde mir ein, du warst. Oh ja, ich war. Du stimmt. Warst dabei. Ja, stimmt. Es gibt aber es hat dir nicht getaugt. Oh ja, das zweite Lied hat mir gefallen. Ja. Jetzt geht dann übrigens auf zum Eels-Konzert. Nein, die Eels gehe ich nicht. Die habe ich schon zweimal gesehen. Ja, ich habe es erst zweimal gesehen. Kumpel Gott. Ich gehe zu Tokotronic. Ja. Und dann schauen wir an den. Wo spielen Tokotronic? Open Air Arena. Ah, nice. Schneidest du das eigentlich aus, wenn wir über Türrahmen oder Konzerte sprechen, oder hast du das drinnen? Wenn ein Zeitcode ist, schneide Sachen raus, die mir langweilig erscheinen. Ich bin mir ganz fest nichts zu sagen, was ich nicht bereue, weil ich keine Schneidkompetenz habe. Jetzt habe ich gesehen, ist gerade überall an den Litfaßsäulen angeschlagen, dass der eine von Pink Floyd kommt, der Nick Roger Mason. Achso. Roger Waters nicht. Aber der ist Pink Floyd, oder? Ist auch Pink Floyd, okay. Ist der Sänger, glaube ich, gewesen. I don't know. Mastermind? Ich glaube, die haben relativ viele Masterminds gehabt. Syd Barrett. Ich bin nicht so dieser Pink Floyd-Fan, muss ich da ganz ehrlich sagen. Der macht die Tour, hast. Der macht diese psychedelischen Sachen von früher, von den 70er Jahren. Und ich habe, es ist ja lustig, ne? Also man möchte ja nicht die Sackkatze kaufen. Man schaut ja vorher schon auf Setlifts FM, aktuelle Tour, okay, was spielt er für Lieder? Die kommen sich dann eins zu eins alle anhören. Auf YouTube wird es dann verlinkt. Und Setlist.fm, das merke ich immer. Wunderbare Sache. Ja. Und der spielt coole Sachen. Also so von früher, diese ganzen psychedelischen Sachen, Arnold Lane, Emily Blade, Songs for the Metal, also uralte Sachen. Da haben wir ein Ticket gekauft und das kostet 78 Euro. Sitzplatz. Ein Schwitzplatz. Und da ist der Preis für einen Joint, den man sich vorher reindrückt, noch nicht dabei. Prinzipiell die Finger von Drogen lassen. Ja, na. Kategorisch. Drogen machen wir alle einen großen Bogen. Das ist eine gute Idee, ja. Finde ich auch. Was ist eigentlich aus Rainer Werner Fassbinder geworden? So ein kreativer Drogen, oder was? Ja, aber wie? Ich weiß es nicht. Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne von Rainer Werner Fassbinder kenne ich eigentlich nur La Paura Mangialanima. Ja. Angst vor der gesehen mit der Brigitte Mira, die damals schon alt ausgeschaut hat. Ja, und die Hanna Schigula hat sich auch viel mit ihm gearbeitet. Der Schauspieler, der Schwarze, der ist ein paar Jahre später schon gestorben. Der hat sich in einem afrikanischen, glaube ich, oder marokkanischen Gefängnis erhängt. Oh je. Ja, der ist festgenommen worden. Ich glaube auch wegen Drogen oder sowas. Oh je. Aber ich habe Rainer Werner Fassbinder immer so ich habe nichts von dem gehört. Ich habe immer mal einen Film gesehen, das und das gehört. Nie so richtig nachgelesen, wie dem seine Biografie ausschaut. Aber ich habe immer gedacht, das ist so ein gemeingefährlicher Typ gewesen. So ein bisschen wie Kinski vielleicht. Aber eigentlich war er komplett anders, ne? Kinski war vielleicht wirklich gemeingefährlich. Ja. Liegt wahrscheinlich an seiner Jugend. Ja. Du, aber jetzt erzähl mal ein bisschen mehr über die und dein Leben, Titus. Wie stehst du zu Kindern? Ja, ich bin ambivalent. Naja, eben es gibt da diese Angst, dass ich meinen Alltag nicht schaffen könnte, dass mir das alles keinen Spaß macht. Ab einem bestimmten Lebensalter, und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, dann hat man schon Angewohnheiten, so Lebensangewohnheiten, dass man sich denkt, das alles andere wäre eine Routine, die nicht zu mir passt, die ich nicht mehr haben möchte, zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, jetzt steht im Raum, dass man nach Burgenland fahren am Wochenende, surfen, schwimmen, aber jetzt ist das Wetter nicht so richtig schön, es schaut eher nach Sturm aus. Und ich denke mir so im Hinterkopf, eigentlich bin ich froh, weil es sind eigentlich die 24 Stunden von Le Mans, ne? Die werden auch interessant. Ne? Überhaupt jetzt, wo Alonso mitfährt. Mit den tollen Autostimmen, gell? Die du das einmal vorgespielt hast. Ja, dieses Jahr fährt der Porsche nicht mit. Ah, der Porsche hat so eine schöne Stimme. Das ist ein bisschen langweilig, der Ford klingt auch. Ja, das sind halt so Sachen, die. Diese Convenience-Geschichten. Ich glaube, wenn du ein Kind hast, dann musst du halt einfach viel besser planen. Aber ich glaube, dass du das halt auch drauf kriegst, das mit dem Planen. Ja, das ist wahrscheinlich schon der Fall, ja. Aber du hast überhaupt keine Ängste anscheinend. Ja, ich hab schon Ängste. Ich habe Ängste, dass mein Kind. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also ich habe echt Angst, dass das Kind früh stirbt. Also Kindstod oder was? Nicht nur, dann auch mit 6, 7, alles Mögliche. Du, weißt du, ich hab, dadurch, dass ich halt in der Sonderschule arbeite, sehe ich halt erfüllt solche Sachen. Ja. Gell? Also so von der Behinderung habe ich jetzt an und für sich nicht so viel Angst, nicht, dass es jetzt brauchen wird. Gell? Das wird, glaube ich, schon, solche Sachen werden ja schon vorher untersucht, ob sowas. Also, haben wir nicht gemacht. Irgendwas mit Nackenhaut. Die Nackenfalte untersuchen, ja. Das ist absoluter Bullshit. So. Das ist, also da kann ich jetzt, darf ich jetzt ein bisschen abranten, oder? Ja, das ist, die Nackenfaltenuntersuchung ist eine rein statistische Untersuchung. Da wird im Ultraschall wird gemessen, wie groß die Nackenfalte vom Baby ist. Gell? Das kostet Speckding. Das Speckding, genau. Irgend so eine Speckfalte. Das ist jetzt etwas Gynäkologisches, da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus. Und das wird dann, die Größe von dieser Nackenfalte, wird dann in einer Tabelle eingetragen. Okay? Da werden dann auch andere Faktoren eingetragen, zum Beispiel auch vor allem das Alter der Mutter. Hm. Und der eigentliche Wert, der die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt, das ist das Alter der Mutter. So ein statistischer Wert wird bei einer 27-Jährigen ist es ganz egal, wie fett und dünn die Nackenfalte ist, wird es immer gering sein, dass das Kind mit einem Down-Syndrom auf die Welt kommt. Weil um das geht es nämlich eigentlich. Bei einer älteren Frau wird der Wert höher sein. Du zahlst 180 Euro für diese Nackenfaltenuntersuchung und kriegst dann, je nachdem, wie alt du bist als Frau, das Ergebnis, ja, es ist wahrscheinlicher, das Kind hat wahrscheinlich das Down-Syndrom, das Kind hat unwahrscheinlich das Down-Syndrom. Und dann kommt es so, dass ich bin ja pro-choice, gell? Ich bin der Meinung, dass jede Frau mit ihrem Körper machen darf, was sie will. Und ich würde nie irgendeiner Frau sagen, sie soll abtreiben oder sie soll nicht abtreiben oder sie soll ein Kind kriegen oder nicht. Das geht mir nichts an. Weil es ist nicht mein Körper. Ich darf über meinen Körper bestimmen und jede Frau darf über ihren Körper bestimmen. Aber ich finde, wenn du... Du hast schon Mitspracherecht, oder? Wenn du... Also ich habe... Ja, in dem Sinn, dass wir halt gemeinsam Entscheidungen treffen, aber wenn meine Frau sagt ja oder nein, dann ist es ja oder nein. Also aber diese Untersuchung würde angeboten werden, solange man noch abtreiben darf. Du darfst, was, und ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber meines Wissens darfst du bei einer Behinderung des Kindes und Down-Syndrom gilt dann bis sehr viel länger, als du es normalerweise mit der Fristenlösung hast. Ist Down-Syndrom eigentlich so verbreitet? Oder ist es ja. Down-Syndrom ist eine relativ häufige Geburt. Aber dadurch, dass es die Nackenfaltenuntersuchung gibt, wird es immer seltener. Und das, wie entsteht das? Weißt du das? Down-Syndrom ist einfach Vererbung? Trisomie 21. Du hast ja 23 Chromosomenpaare. Kennst du das noch vom. In deiner DNA? Du hast halt beim 21. Chromosom hast du halt nicht zwei, sondern drei. Das sind dann die Homies with extra Chromies. Ich bin jetzt kein Genetiker, deswegen kann ich das nicht so genau erklären. Es ist aber eben, wie gesagt, was Kinetisches. Ne? Ja, ja. Das heißt, du hast es, wenn du es hast. Also kann jedem passieren. Also jeder hat so eine latente Gefahr und wenn es dann zusammenpasst. Und es gibt wahrscheinlich Faktoren, die das erhöhen oder die das verringern oder was auch immer. Aber jede Frau kann ein Kind mit Down-Syndrom kriegen. Die Wahrscheinlichkeit, je älter du bist, desto höher steigt sie einfach auch. Und was ich einfach damit sagen will, ist, dass diese Nackenfaltenuntersuchung, jetzt mein Rant auch schon wieder aus, halt dazu führt, dass viele Kinder abgetrieben werden, die eigentlich vielleicht ein ganz tolles Leben hätten führen können und das Leben ihrer Eltern bereichern hätten können, wenn sie es nicht gewusst haben. Was wir aber gemacht haben, ganz kurz, jetzt kommen wir wieder zu dem Druck, wir haben ein Organscreening gemacht. Und beim Organscreening, der wird von, das ist ein Link, das zahlst du auch, 180 Euro oder was wir gezahlt haben. Schauen, ob es arbeitet, weißt du? Nein, der schaut, ob alles da ist. Die schauen dann halt, ob jetzt, es gibt nämlich auch Kinder, die werden ohne Niere, ohne Dünndarm oder sowas geboren. Oder die haben Herzfehler, die schon im Mutterleib operiert werden müssen. Und ja, wir operieren Kinder im Mutterleib. Wir sind schon ziemlich weit. Und das haben wir schon gemacht, weil wenn jetzt dann das Kind eine Lebenserwartung von 2 Monaten hat, das ist dann halt eine Entscheidung, die dann die Eltern treffen müssen. Ich finde, Menschen mit Trisomie 21 sind eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Und ich finde es schade, dass... Wobei der Trend momentan dazugeht und es geht ja ein bisschen dahingehend, was du gesagt hast, dass... Ich meine, heutzutage haben Paare ein Kind, mehr nicht. Ja. Und das muss dann perfekt sein. Also möglichst perfekt, und dass die auch keine Krankheiten haben. Und das muss halt, da will man alles ausschließen, was schlimm wäre. Und am besten Chinesisch lernen. Und am besten auch noch vorher mit der Genetik agieren, damit das alles passt. Vielleicht geht man mal irgendwann einmal dahin, dass man sagt, man schaut, dass man Fehler wieder reinkriegt in dieses System. Aber das ist wahrscheinlich irgendwann einmal weit weg. Aber was ich mir informiert habe, was auch total spannend ist, ist Intersexualität. Weil natürlich die erste Frage ist immer, ist er ein Junge, ist er ein Mädchen? Genau. Ne? Und man könnte, also wir wissen, dass es ein Mädchen ist, weil wir haben die Schamlippen im Ultraschall gesehen. Aber es könnte durchaus sein, glaube ich jetzt, dass es auch intersexuell ist, also dass es beide Geschlechtsorgane hat. Das passiert, muss ich aber von Gesetz wegen entscheiden, oder? Nicht mehr. Nicht mehr, war mal so, so das war, Operation. Und da habe ich mir nämlich echt sehr viel, weil ich habe einmal einen Artikel gelesen, ich glaube eh im Standard und so. Das ist so, das passiert bei 0,5 bis einer Geburt pro 1000 Geburten. Ist aber jetzt gar nicht so selten. Und früher war das halt immer so, dass die Ärzte das eine weggeschnitten haben oder das andere zugenäht haben. Und meistens gar nicht die Eltern gefragt haben, sondern sich dann einfach für irgendwas entschieden haben. Ja, also wenn das bei meinem Kind passieren würde, ich habe jetzt zwar nicht genau mit meiner Frau darüber geredet, aber ich würde halt schwer dafür plädieren, dass wir es einfach am lassen und dann mal schauen, was rauskommt. Weil wer weiß, was das für ein Kind dann, also was, in welches Kind, in welche Richtung sich dieses Kind dann entwickelt oder in welche Entscheidung das Kind trifft. Da sind wir wieder bei diesem Mein Körper, meine Entscheidung, gell? Ja, ich glaube, das ist eher so ein modischer Trend. Ich meine, modisch im Sinne von global angeschaut, weil früher, ja. Also ich glaube, viktorianische Zeit ist einmal ein guter Zeitraster, war es eben so, dass Kinder S war. Und zwar, die waren S bis sie, dass sie Pubertät bekommen haben. Das heißt, da haben Jungen auch Frauenkleider getragen. Das war praktisch geschlechtslos. Ich möchte jetzt in dem Zusammenhang auch noch gerne einen Podcast pluggen, wenn ich das darf. Und zwar ist der Podcast How to be a Girl über ein 5-jähriges Transgender-Kid. Hörst du dir so, solche Problemgeschichten an? Echt? Solche Sachen sind wir eigentlich, finde ich, uninteressant. Also, okay. Es sind so Lines-Geschichten. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man sich ein Theaterstück von Thomas Bernhard auf YouTube anschaut. Mach jetzt nicht aus. Man muss schon ins Theater gehen. Ne? Und bei dem ist es genauso. Man muss irgendwie, man muss selber damit konfrontiert sein oder sich wirklich damit interessieren oder ins Kino gehen. Ja. Nein, mich interessiert so, also Gender, wird echt, wenn ich noch einmal anfangen würde zum Studieren, würde ich definitiv fucking tief Gender Studies machen. Und das interessiert mich total, ja. Ja, Gender Studies, habe ich immer gesagt. Gender Studies würde mich interessieren. Male ist auch Gender und halt einfach ein sozial konstruiertes Geschlecht. Meine Tochter möchte haben, dass die Eishockey spielt. Ich möchte ja keine Prinzessin haben, sondern eine Räubertochter. Aber wenn sie Prinzessin sein will, darf sie ja Prinzessin sein. Wie ist es eigentlich so mit der Namenswahl? Ja, haben wir schon entschieden. Das verrate ich aber noch nicht. Wenn es eine Frau wird, ist die Frau für den Namen verantwortlich. Wenn es ein Mann wird, der Mann. Ach so, nein. Oder umgekehrt. Das kann man natürlich auch nicht machen. Es ist schwierig für uns, weil meine Frau und ich, wir haben ja nicht den gleichen Nachnamen. Da fängt es ja schon einmal an. Ah ja, stimmt. Ein langer Vorname ist ein kurzer Nachname oder umgekehrt. Nein, ja, das ist es gar nicht so. Also sie hat sich dafür entschieden. Also ich hätte ja schon auch meinen Namen gegeben, aber ich finde es auch okay, dass sie sagt, sie will ihren Nachnamen behalten, weil das ist ihrer und ich finde das auch ganz cool. Weil Name geht gar nicht, gell? Na, es ist ja verboten eigentlich, ne? Das glaube ich, na, das geht schon. Ist dann, kennt wenn 18 Jahre später das Kind heiratet und hat es 3 Namen? Ja, muss ich nicht. Kann sich dafür einen Namen entscheiden. Also ich glaube schon, dass ich mein Kind einen Doppelnamen geben könnte. Aber das würde ich jetzt, wenn ich Stern Müller heißen würde oder Müller Stern oder sowas, nicht zwar mehr silbige Namen. Der Vorname geht eigentlich aufs Konto von meiner Frau, weil sie gesagt hat, sie will den wirklich, weil er ihr wirklich gut gefällt und ich finde ihn auch ganz nett, ganz cool. Und deswegen habe ich gesagt, ja passt, cool, dann nennen wir das Kind halt so. Ich kann gut damit leben. Ihr habt ja vorher geheiratet. Gibt es eigentlich gute Gründe zu heiraten oder gibt es gute Gründe, warum man nicht heiraten sollte? Eingetragene Partnerschaft, gute Frage. Möglichkeit. Ne? Aber es gibt ja das schöne Ritual. Ne? Da kann man sich auch vorstellen, ja, okay, dann das ist die Hochzeits, das Hochzeitswochenende ist dann meins und alle kommen und das ist dann eine feine Sache. Für mich ist das ein Ritual. Die Hochzeit war für mich deswegen, weil ich bin mit der BEDAG fertig geworden, also mit der BH, und wir waren fertig. Und wir sind dann ein paar Freunde von mir, die eben auch mit mir studiert haben, sind wir gemeinsam nach Kroatien gefahren, auf eine Insel, auf Silba, und meine Frau ist eben, also meine damalige Freundin ist eben auch mitgekommen und die liegt halt so im azurblauen Wasser und die denkt mir, jetzt bin ich fertig mit Studieren, ich habe es endlich geschafft mit dem Studieren, also ich habe 2015 war ich fertig und das erste Mal in meinem Leben auf einer Hochschule inskribiert war ich 2001, also ich habe 14 Jahre lang gebraucht, bis ich dann endgültig irgendwo einen Abschluss geschafft habe. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du eigentlich als nächstes? Dann habe ich gedacht, hey, ich kenne mich eigentlich mit der Frau, bleibe ich mein Leben lang zusammen, ich kenne sie fragen, ob sie einfach mich heiraten will. Weil das eben alles Ritual ist. Man entscheidet sich füreinander, man sagt ja zueinander, man verspricht sich gegenseitig Treue und Liebe. Und ich habe sie dann halt gefragt und sie hat dann halt ja gesagt. Und das war halt total romantisch, die Sonne versinkt im Meer. Und ich frage sie und es war lieb, weil ich habe keinen Ring gefunden, weil das war so eine spontane Entscheidung. Ich habe keinen Verlobungsring gefunden, bin über diese ganze kleine Insel gehirscht. Und hast du nur ein Kupferkabel abgeschnitten? Damit nein, ja, aber ich habe Lederarmbandel gekauft und aus dem habe ich dann einen Ring gebastelt. So, sie hat dann eher einen teureren gekriegt, bis wir dann wieder in Wien waren. Wir haben jetzt schon auch den Vorteil, dass wir, wenn jetzt an einem von uns was passiert, dann kann der andere automatisch, wir sind Familie, wir können automatisch ins Krankenhaus. Ja, richtig. Es ist ja erbrechtlich jetzt für sie leichter, wenn ich sterben würde oder umgekehrt, dass ich dann einfach das übernehme, was sie halt hat und sie umgekehrt. Wir tun ja nur so, als wären wir so modern. Wir sind sie ja eigentlich erst seit kurzem. Also, was ist ja. Ich kann mich nur erinnern, das war um 2006 herum, Harald Schmidt. Da waren gerade wieder Wahlen. Und er hat irgendwie so das Schlagwort reingeworfen, ja, wir sind jetzt alle so aufgeschlossen und so. Und wie machen wir das? Dürfen Schwule heiraten? Also, ja, warum nicht? Und dann so, sagt der Antrag zu ihm, und dürfen Schwule auch Kinder adoptieren? Und der Harald Schmidt so, und mittlerweile hat sich das geändert. Das ist halt irgendwie 12 Jahre her. In Deutschland dürfen Schwule ja erst seit kurzem heiraten. Also diese Ehe für alle. Ich weiß nicht, wie es mit Adoptieren ausschaut, keine Ahnung. Adoptieren weiß ich nicht. Mir ist jetzt, ich weiß nicht, wie es gesetzlich aussieht, aber so vom Feeling her hätte ich tatsächlich vor 12 Jahren Adoptieren für schwierig gesehen. So. Weil das Kind durch die Hölle geht unter Umständen. Das Kind kann so in einer Hetero-Beziehung genauso durch die Hölle gehen. Andere Kinder sind die Hölle. Andere Kinder sind prinzipiell die Hölle. Also ich möchte das jetzt einmal staten da für alle Öffentlichkeit. Kinder sind nicht lieb. Aber ich mag so diese Pädagoginnen und Pädagogen, die sagen, Kinder sind so toll. Nein, Kinder sind nicht immer toll. Es gibt gemeine Kinder. So wie Tiere, die hübsch ausschauen, die sind auch nicht, ja, genau. Die sind auch nicht nett. So ist es. Delfine sind nicht nett. Delfine sind nicht immer nett. Ich weiß. Eichkätzchen sind auch nicht nett. Aber es gibt echt viel gemeine Kinder. Und wenn die Eltern liebevoll sind, dann ist es eigentlich egal, ob sie jetzt ein Zumpfi ist oder ein Zumpfi und da. Siehst du, jetzt fällt mir kein schönes Wort für das weibliche Geschlechtsteil ein. Wie würde denn Sommer ausschauen, wenn du kein Kind hättest? Mhm. Und wie wird es ausschauen, wenn es da ist? Also wenn mein Kind dann kommt, dann wäre ich im Juli jeden Tag mit meinem Kind spazieren gehen. Wenn meine Frau Lust hat, kommt sie auch mit. Und ich wäre im Juli viel baden gehen mit dem Kind. Ich wäre in Museen gehen. Ich wäre einfach Sachen machen. Ich wäre mit dem Kind rausgehen und ich wäre das Kind wickeln. Und ich wäre wahrscheinlich relativ wenig fortgehen, weil ich war jetzt so oder so nicht viel fortgegangen. Wenn ich jetzt ein Kind habe, schaut mein Sommer, der ja durch diese 2 Monate frei geprägt ist, so aus, dass ich meistens vor ein Wochen Urlaub irgendwo hin. Der letzte Sommer war ja auch schon ein bisschen atypisch, weil ihr wart auf Hochzeitsreise. Da waren wir auf Hochzeitsreise, deswegen zählt das ja nicht so wirklich. Die Sommer davor habe ich immer meistens mit der Foundation für Recht und Gerechtigkeit irgendwas gemacht, wo dann halt schon 3 bis 4 Wochen weg sind. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Jugendliche unterstützt, oder? Der ja sich um Völkerverständigung und den Weltfrieden allgemein und überhaupt. Und sonst Baden, Radeln, Laufen, Schwimmen, Sport in der Stadt. Computerspielen, Leben, Menschen treffen. So schaut mein Sommer dann halt immer ein bisschen weniger Radl fahren, ein bisschen mehr Kinderwagen durch die Gegend. Frau Maundast, wo musst du dich zurücknehmen? Was wird nicht mehr so möglich sein, was du gern machen würdest? Ich denke da bei mir zum Beispiel Formel 1 gucken. Ne? Ich schaue mir alle Trainings an. Warum kannst du nicht Formel 1 schauen mit deinem Kind am Bauch? Ich werde garantiert weiterhin Computerspielen, das Kind wird auf meinem Bauch liegen. Und ich habe nicht so einen großen Bauch wie du. Und ich wäre da mit meiner linken Hand auf WASD sein und mit der rechten Hand auf der Maus. WASD? WASD. Die Tastaturtasten, mit denen du gehst. Aha. Wie wirst du es dann halten, wenn Hundebesitzer ihre Hundegassel führen und eigentlich nur auf ihr Telefon schauen und der Hund steht ratlos daneben und fragt sie, wann er weitergeht? Ja. Und bei Kindern ist ja ganz ähnlich, wo die Mütter dann praktisch oder die Erziehungsberechtigten dann daneben stehen und eigentlich nur ihr Telefon begutachten. Und die Kinder wollen ja dann auch praktisch mit den Dingen, mit denen sie die Eltern beschäftigen, möchten sich die Kinder beschäftigen. Ja. Das heißt, du musst irgendwann einmal beginnen, aufhören, permanent den Telefon zu bedienen. Das auf jeden Fall, ja. Den Fernseher. Ja, was diese Sachen, das also so, diese pädagogischen Anfänge. Das musst du mir dann nächstes Jahr fragen, wie das dann anfängt. Ja, aber ich möchte wissen, wie jetzt deine Sicht der Dinge ist, damit ich nachher prüfen kann, ob du das auch einhältst. Ja, ich glaube, ich werde dann schon, also wenn mein Kind Wahrnehmung auch hat, also Kinder sehen ja erst ab, ich glaube, ein halben Jahr sehen sie erst in die Distanz. Mhm. Am Anfang ist alles verschwommen und nur Nähe und sie erfahren Menschen über Gerüche und so. Gell? Wenn dann mein Kind bis zum Beamer-Bildschirm siegt, dann werde ich natürlich nicht mehr Game of Thrones schauen. Ich meine, ich will sie nicht traumatisieren. Also ich habe mir das vorgenommen, dass ich bei der Tür dann ein Kastel habe, wo ich das Handy einlege, wenn ich heimkomme und das bleibt dann auch da drinnen. Idealerweise mit einer Aufladevorrichtung dort. Wollte ich gerade sagen. Wenn es dann gleich aufgeladen wird, das bleibt dann drinnen und dann wenn ich wieder gehe aus der Wohnung, dann nehme ich es wieder mit. Wir werden in den Zoo gehen, weil wir daneben wohnen und weil ich glaube, Kinder müssen Tiere sehen. Kinder sind ziemlich begeistert von Tieren. Wir sind bei unserer Radtour, sind wir bei Kernhof angelangt und da gibt es dieses Kameltheater. Ja. Das kennst du auch, jeder kennt das. Gehört, ja. Und, ich wollte mit der Schule hin, aber es ist weit weg. Wir haben praktisch da geschlafen, relativ in der Nähe und man hat am Abend die Tiger schreien gehört. Aber wir waren ja so ein Spaziergang, man hat nicht allzu viel gesehen, aber Alpakas hat man gesehen. Cool. Das sind wirklich lustige Tiere. Naja, und mein Kinderwagen, jetzt komme ich zu dem, der ist ein Angel Cab, der war sehr teuer. Also der hat 1200 Euro gekostet. Also praktisch ein Monatsgehalt von mir. Wir haben ihn aber geschenkt gekriegt. Wir haben einfach großzügige Schwiegereltern und Eltern. Also die. Warum ist der so teuer? Er ist deswegen so teuer, weil er in Deutschland hergestellt wird. Kinderwegen sind allgemein teuer. Das Kind schaut zu dir. Ja, wobei, bei meinen kann man es in alle Richtungen drehen. Also nach vorne und nach hinten. Wobei, bei der Wanne ist es klassisch, dass es zu dir schaut. Warum ist das eigentlich so? Das ist ein Unterschied. Ja, weil das Kind, stell dir das vor, du bist klein. Du siehst nur Gegend und Hunde. Du siehst nur Gegend und Hunde und Autos und auch nicht der Bezugsperson. Ja. Und wenn du jetzt einmal das Kind, die Mama anschaust, dann kannst du rückgegen die Fahrtrichtung sitzen, du siehst die Mama und das Red Bull und die Zigaretten. Kinderwagen mit Becher her. Ja, das heißt, irgendwann einmal wird das langweilig und dann kann man es umdrehen. Genau, dann ist die Gegend interessant, aber erst dann, wenn sie sich schon ein bisschen sicherer fühlen. Diese Babywanne ist nur für die ersten 6 Monate oder so. Das war für mich so ein bisschen ein Killer-Feature und was mir halt auch wichtig war, ist, dass mein Kinderwagen nicht in Vietnam von kleinen anderen Kindern gebaut wird. Ich meine, du kannst eh nicht mit deinem reinen Gewissen durch die Welt gehen, wenn du in Österreich wohnst. Ja, wie du die ganze Zeit machst du irgendwas, was die Welt zerstört. Wenn du willst, können wir dann ein Foto vom Kinderwagen in die Shownotes geben. Ja, also wenn du Wert drauf legst, machen wir das. Es ist dein Podcast, du kannst dich entscheiden. Ich okay, kann ich drauf verzichten. Ja, gut. Und andere Dinge, die man sich im Vorhinein besorgt? Du brauchst eine Wickelkommode, die passt ganz genau in der Ecke eine im Kinderzimmer. Die Katze hat ausziehen müssen. Die, ne? Katze hat jetzt eine viel bessere Wohnung. Die Katze ist viel zufriedener. Also das ist wirklich, die neue Katzenbesitzerin ist glücklich, die Katze ist glücklich, wir sind ein bisschen glücklich, alle sind happy. Jetzt hat nämlich die neue Katzenbesitzerin hat mich gefragt, geht sie euch nicht manchmal ab? Und meine Frau und ich gleichzeitig, nein. Weil wir sie ersetzen sozusagen, also klingt brutal, aber wir haben die Katze weggegeben, weil eben das Baby kommt. Und ein Gitterbett brauchst du noch. Das kennst du eh. Das hat ja. Zirbe, ja. Teuer, gell? Ja gut, wenn du jetzt irgendwie. Wenn du, das wird ja nur gebraucht, offensichtlich, wenn es so weitergeht. Ich hoffe schon, ganz ehrlich, ja. Ich hoffe schon. Und selbst dann kann man es nachher wieder veräußern. Und selbst dann kannst du es, genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Windeln. Wir haben Stoffwindeln. Und die wäscht man, ne? Eben nicht so, diese modernen Stoffwindeln sind mit irgendwelchen komischen Einlagen und du musst nur die, keine Ahnung, I don't know. Das Wickeln habe ich noch nicht so heraus, werde ich noch lernen. Eine Freundin von mir hat ihr Kind überhaupt ohne Windeln großgezogen. Die hat halt ein bisschen in die Wohnung geludelt, aber dafür ist sie relativ schnell... Stumm rein, sag mal, glaube ich nicht. Ein anderes Kind eben, wo wir halt alle vermuten, ja, das hat deswegen länger gebraucht mit dem Topfi, weil diese Pampers halt einfach wirklich so gut alles aufsaugen. Dass man gar nicht merkt. Ne? Das Kind checkt gar nicht, dass es gerade Lulu gemacht hat. Hast du eigentlich Albträume? Ich habe auch einen Albtraum einmal gehabt, ja. Der war schier. Ich habe schon einen Baby-Albtraum gehabt und zwar irgendwie, das Kind ist auf die Welt gekommen, aber es war dann nur Handteller groß und blutig und ich habe probiert, es wieder zu beleben und so. Ungut. Wie gesagt, aber jetzt kommt halt zuerst noch einmal die Geburt auf mich zu. Ich habe ein Buch von Jesper Juhl gelesen, das ist ein dänischer Pädagoge und der hat das Buch geschrieben, Mann und Vater sein. Und da schreibt er, man soll als Vater sich selbst entscheiden, ob man dabei sein will oder nicht. Und ich will dabei sein, um vor allem auch meine Frau zu unterstützen. Ich weiß nicht, was meine Aufgabe sonst ist. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast eigentlich keine Aufgabe, außer die Frau zu beruhigen, ne? Und dann hoffe ich, dass es halt schnell vorbeigeht, weil ich weiß nicht, was ich 20 Stunden lang im Spital machen soll. So lange dauert der Geburt? Kann sein. Kann länger auch dauern. Aber es war so lustig, wir waren im Goldenen Kreuz, gell? Der Gasthaus? Nein, das Goldene Kreuz ist eine Geburtsklinik in Wien. Ah ja, okay. Eine private. War früher einmal ein Hotel, vielleicht deswegen, gell? Wir haben uns dafür entschieden, weil es halt einen direkten Verbindungsgang zum AKH hat, falls irgendwas ist. Und wir waren halt bei der Infoveranstaltung, waren wir halt, und es war total spannend, weil da haben sie halt Fotos gezeigt, gell? Die Hebammen haben halt gezeigt, in welchen Geburtspositionen man sein kann. Und die haben halt alle möglichen Gerätschaften und auf Bällen und auf Sprossenwänden und mit Seilen und Wasser. Im Wasser und alles. Und die haben halt so diese Fake-Bäuche umgeschnallt gehabt, gell? Ja. Kennst du sie wahrscheinlich. Ja. Und du hast halt in die Gesichter von den Hebammen gesehen, die haben voll die Gaude. Das ist so richtig, schau, so kannst du es machen. da hat es natürlich ein Buffet gegeben, weil es ist ja Privatspital, gell? Und bei dem Buffet hat es Lachsbrötchen gegeben. Und normalerweise dürfen schwangere Frauen bei uns keinen Lachs essen. Ach so, ist ein roher Fisch, ja. Salmonellen sind ein bisschen gefährlich für Frauen anscheinend, ich weiß es nicht. Es ist also, japanische Frauen essen nur Sushi, weil die ganze Zeit Sushi essen. Französische Frauen essen die ganze Zeit Camembert. Es ist irgendwie, entweder isst alles oder du isst nichts oder es ist wurscht und passieren kann so oder sowas. Wir haben ja eine private Hebamme, wir lassen nichts aus. Wartspital, Hebamme. Ja, man versucht ja so gut wie möglich vorzubereiten. Ne? Ja, es kostet natürlich Geld. Und zum anderen ist es uns das auch, also ist uns diese Hebammenleistung auch was wert. Normalerweise ist dann halt Schichtwechsel und dann kommt die nächste und so. Super Idee, dass du halt jemanden, eine Geburtsbegleiterin hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was vielleicht auch noch interessant ist, hier, PDA, periturale Anästhesie. Spritzen. Genau. Du kennst das vielleicht unter dem Begriff Kreuzstich, aber... Au, das ist da in die Wirbelsäule, genau. Ne? Aber der Chirurg, also der Anästhesist, der bei der Infoveranstaltung hat gesagt, wir sollen das nicht Kreuzstich nennen, sondern PDA. Das ist scheinbar eine komplett ungefährliche Betäubung der Schmerzen. Ja, die Frage ist halt, muss man stattdessen Tabletten nehmen? Ne? Tabletten wären schlechter, ne? Machst du dann eigentlich so eine Feedback-Runde dann in der nächsten Folge, was wir alles falsch gesagt haben? Sollen wir das dann machen? Wenn du nachher das Gefühl hast, du bist gescheiter wie vorher. Wir reden ja in einem Jahr wieder, oder? Wir reden in einem Jahr wieder, ja. Weil das sind schon viele Sachen gesagt, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ach so, das hat aber ziemlich... Naja, ich bin mir hundertprozentig... Gewöhnt sich das so an, gell? Als da gewöhnt man sich das so an, dass man Lehrer. Wirklich entscheidet. Ja, so stimmt, ja. Das ist meine Dörfische so und so viel. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zum Erzählen? Wir haben die Sachen nicht besprochen, die nichts angehen, wie es entstanden ist. Das haben wir ausgespart. Vielleicht sollte man ein bisschen über die Hochzeitsreise reden. Nein, gar nicht. Wir haben nicht über das geredet, wie es mir eigentlich geht. Dass alle fragen, meine Frau, wie geht's dir? Wie geht's dir denn mit der Schwangerschaft? Naja, man redet ja über die Umstände und die Umstände sind bei der Frau am meisten zu sehen. Mich fragt keiner, wie es mir geht. Und ich habe auch manchmal Angst und manchmal hätte ich gern gehabt, dass man mich fragt, wie es mir geht. Und dann denke ich mal wieder, ja, es ist schon okay, es ist nicht so schlimm. Ich tue ja viele Sachen. Also ich schaue, dass es ihr gut geht. Sie kriegt jetzt seit 2-3 Wochen jeden Tag eine Fußmassage. Jeden Tag ein Fuß? Mhm. Nein, jeden Tag beide Füße. Und das hilft ihr halt auch ein bisschen. Mhm. Ich habe ihr ein Fußbad gekauft, aber das benutzt sie nicht so. Das habe ich auch gedacht, Fußbad, ja. So mit Blubbern. Ja, mit Blubbern und mit Rütteln. Massagerütteln ist ganz angenehm. Ich habe mir mal eine DVD ausgeborgt. Wie man Fußmassage macht. Die Frage ist jetzt, wo hast du sie ausgeborgt, dieses... Beim Ständig oder Bücherei. Beim Fetischshop? In der Bücherei. In der Bücherei, okay. Gibt es eigentlich Situationen, wo du dir wie dein Papa vorkommst? Und ist das schlecht? Wenn ich Witze erzähle? Nein, gar nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Papa ein Vorbild ist für mich als Vater. Er hat seinen eigenen Stil gehabt, der auch geprägt ist von seinem Vater. Also er hat, ich glaube, er hat von seinem Vater einen großen Sprung, wie er nicht sein wohl. Also ich bin mal jetzt wie alt war der Vater, wie du gekommen bist? 33, wie ich gekommen bin. Du bist der Älteste? Aber ich bin der Jüngste. Ist schon auch sehr modern gewesen. Also jetzt nicht extrem 68er, aber halt dann doch 30er Kind in dem Sinn. Ja. Er hat schon diese Paterfamilias-Rolle gehabt. Wird halt manche Sachen anders machen. Gell? Also zum Beispiel, was ich ihm noch immer ein bisschen übel nehme, ist, dass er mir seine Kompetenzen nicht weitergeben hat. Also meine Schwestern auch nicht. Also mein Papa kann richtig gut basteln und löten und alles und er hat mir das, aber ich habe immer dabei sein müssen. Ach so, aber, du hast dabei sein müssen, aber ja, du hast... Ja, also allerdings, ich wollte ja dabei sein. Ja, ja. Also mein Papa ist ja mein Vorbild und so, gell. Ich bin hinter seiner Schulter gewesen. Ich habe seine Schulter gesehen und der hat halt gelötet vorne. Aber dann sage ich ja, was erwartest du von einem Zahnarzt? Der ist kein Pädagoge. Mhm. Ist okay. Machen. Wobei ich glaube, dass er als Großvater schon wieder ganz anders fahren wird. Ich glaube, das ist eine Anschauungssache, weil früher waren die Kinder halt dabei und nicht so im Mittelpunkt, wie das jetzt oft ist. Mir kommt immer so vor, dass die Kinder immer im Mittelpunkt stehen und die müssen immer... Alles wird auf die ausgelegt. Naja, aber das warum nicht so sehr. Warum nicht? Damit sie auch irgendwie eine Ahnung haben, wie Hierarchien ausstehen, wie Zusammenleben ist. Das kommt doch früher oder später sowieso. Mittelpunkt, es kommt darauf an, wie meinst du Mittelpunkt. Ich werde sicher nicht mit meinem Kind verhandeln, ob sie jetzt eine Eis vorm Essen haben. Es wird Regeln geben in unserem Haushalt. Ich hätte ja den Plan, dass ich Süßigkeiten generell auspacke, bevor ich sie dem Kind verabreiche, damit ich mal sieht, wie das in der Originalverpackung ausschaut, weil sonst greifen die im Supermarkt sofort, wissen die ganz genau, wo sie hin müssen. Ne? Das tun sie aber trotzdem. Ich glaube, sie rahmen trotzdem Regale aus. Ja, am Anfang schon, aber aus Unwissenheit, aus Neugier. Aber dann, wenn sie genau wissen, wo die Süßigkeiten sind, kriegen sie, glaube ich, trotzdem aus. Ja, irgendwie schon, aber vielleicht kann man das irgendwie das so... Das kannst du nicht, nein. Kennst du den Marshmallow-Test eigentlich? Entschuldigung, dass ich die Frage... Ja, davon habe ich neulich einen Podcast gehört. Wie lange kann ein Kind aushalten, bis es den Marshmallow fressen muss. Ja, das hat was mit Intelligenz, mit Kognition und damit... Ja, jetzt damit sind wir draufgekommen, mit Geld. Also, dass es von soziale Schicht ist. Ach so? Ja, ja. Das ist eben Ein Kind wird vor einen Marshmallow gesetzt und wird gesagt, du kannst den Marshmallow jetzt essen, und wenn du jetzt dann aber 2 Minuten wartest, kriegst du 2 Marshmallows. Und die eine Taktik der Kinder war ja, die Augen zu halten, ne? Genau, ja. Aber das, jetzt weiß ich nicht, wie ich das reproduzieren kann. Aber jedenfalls halt, zum Schluss haben alle Kinder die Marshmallows gegessen, aber es ist ja jetzt draufgekommen, dass es nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern eher mit sozialen Status. Ja klar, ich meine, wenn du zum Beispiel so ein Gefühl von Wohlstand hast. Ja, wenn du weißt, dass morgen noch was da ist, dann hast du weniger Stress. Ja, jetzt haben wir aber eh lang geredet, oder? Wie viel haben wir noch auf der Uhr? 1:40, naja. Ja, wenn du jetzt zusammenstandst auf 1:30. Musst du entscheiden, du bist der Schnipsel. Nein, eigentlich mache ich diesen Podcast nur, weil ich meine Jingles irgendwie verpacken möchte. Okay, du ziehst das Ganze ins Lächerliche. Nein. Der Hanki tut so gern. Hannes, ich bedanke mich recht herzlich, dass du bei mir zu Gast warst. Magst du das jetzt nochmal sagen? Danke, dass du bei mir warst. Nochmal mit Hans, bitte. Ich bin nicht da. Du, danke, Hannes. Hans hat gern. Das war mir einfach. Wir sehen uns in einem Jahr. Bis